Die Häscher kommen am frühen Abend. Eine Bürgerwehr in Berlin-Wilmersdorf hat Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg aufgespürt. Die beiden Gründer der Kommunistischen Partei Deutschlands haben sich in einer Privatwohnung versteckt. Bei ihrer Festnahme nimmt Rosa Luxemburg noch einen Goetheband mit. Als Lektüre in der Haft. Soldaten der ultrakonservativen Garde-Kavallerie-Schützendivision verhören, misshandeln und erschießen Luxemburg und Liebknecht noch am selben Tag. Liebknechts Leiche laden sie vor einer Rettungswache ab. Luxemburg werfen sie in den Landwehrkanal. Es wird 4,5 Monate dauern, bis man sie findet. 100 Jahre später erinnert die politische Linke öffentlich an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, so wie schon seit Jahrzehnten. Uwe Sonnenberg, Historiker der Rosa-Luxemburg-Stiftung, sieht das mit etwas gemischten Gefühlen. Ja, ich glaube, man muss im Blick behalten, dass sie schon in den letzten Wochen ihres Lebens, aber dann natürlich in viel stärkerem Maße nach ihrer Ermordung, zum Objekt wurden von ganz verschiedenen Geschichtserzählungen, und zwar das ganze 20. Jahrhundert hindurch. Für die einen sind Luxemburg und Liebknecht seit 100 Jahren Märtyrer der sozialistisch-kommunistischen Idee. Für die anderen extrem linke Bürgerkrieger, die aus Deutschland ein zweites Russland machen wollten. Was die beiden für Persönlichkeiten waren, gehe dabei unter, sagt Uwe Sonnenberg über Rosa Luxemburg. Wir haben meistens das Bild der Politikerin im Kopf und dann dabei auch noch zumeist Zerrbilder wie der blutigen Rosa oder ähnliches, die natürlich mit ihr überhaupt und mit ihrem Leben auch gar nichts zu tun haben. Sie ist eine Botanikerin, eine leidenschaftliche, sie ist eine engagierte Journalistin. Politik ist nicht ihr Hauptsteckenpferd. Auch Karl Liebknecht ist mehr als nur ein kommunistischer Rädelsführer. Von Hause aus Rechtsanwalt, Vater dreier Kinder, Parlamentarier. Ein leidenschaftlicher Typ, wie Rosa Luxemburg, aber hitzköpfiger als sie. Und ein großer Briefeschreiber, nur nicht so poetisch und literarisch begabt wie Luxemburg. Beide eint ihr politischer Ursprung, die SPD, und ihr Ziel. Sie setzen sich für einen Sozialismus ein. Sie standen an einem Punkt Anfang des 20. Jahrhunderts, wo sie auch der Meinung waren, real können jetzt hier konkrete Schritte in Richtung eines Sozialismus unternommen werden. Hunderttausende dachten ähnlich. Es kam zu bewaffneten Aufständen, danach zum Generalstreik. Karl Liebknecht war für die Volksbewaffnung, Rosa Luxemburg dagegen. Die SPD-Regierung und das Militär ließen alles niederschlagen und die Rädelsführer beseitigen. Der Befehlsgeber für die Morde an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht war der Offizier Waldemar Pabst. Er genoss noch bis 1970 unbehelligt seinen Ruhestand in der Bundesrepublik.